Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. 每日汉语. Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir uns mit Ausdrücken beschäftigt, die mit einer Flugreise zu tun haben. Hier ein kurzer Rückblick. Okay, ich möchte Hin- und Rückflugtickets nach Xi'an buchen. Heißt auf Chinesisch? 我想订去西安的往返机票. 我想订去西安的往返机票. 有打折的票吗? Haben Sie ermäßigte Tickets? 有打折的票吗? 行李托运吗? 行李托运吗? Haben Sie Gepäck aufzugeben? 我想要一个靠窗的座位. Ich möchte gerne einen Fensterplatz. 我想要一个靠窗的座位. Und schließlich, ich kann mein Gepäck nicht finden. 我找不到行李了。我找不到行李了。 Hören wir uns die Dialoge der letzten Lektion noch einmal an. 我想订去西安的往返票。 您想订哪天的? 14号的。 有打折的票吗? 有, 可以打8折。 行李托运吗? 不用托运。我想要一个靠窗的座位。可以。我找不到行李了。您不要着急,我来帮您。 So viel zur Wiederholung. Als nächstes die heutige Lektion. 我们去旅行吧。周末有什么计划? 咱们什么时候? 出发。下一个景点还有多远？这儿的风景太美了。Bei schönem Wetter mache ich gerne Ausflüge. Wie frage ich meine chinesischen Freunde, ob sie mitkommen wollen? Du kannst sagen, 我们去旅行吧。我们去旅行吧。 旅行, reisen. 旅行. 我们去旅行吧. 我们去旅行吧. Lass uns irgendwo hinfahren. 最近天气真好. 天气预报说明天晴天. 我们去旅行吧. 好啊. In diesem Zusammenhang ist auch dieser Satz wichtig. 周末. 有什么计划? 周末有什么计划? Was heißt das? Das heißt, hast du irgendwelche Pläne für das Wochenende? 周末, Wochenende. 周末. 什么, was oder welche? 什么? 计划, plan. 计划. 周末有什么计划? Hast du irgendwelche Pläne für das Wochenende? 周末有什么计划? 周末有什么计划? 我们想开车去长城玩玩。 Die Antwort auf die Frage 周末有什么计划 bedeutet, wir haben vor, zur Großen Mauer zu fahren. Aha, dann heißt Changcheng Große Mauer. Richtig. Und 开车 heißt ein Fahrzeug fahren. Ich möchte meine chinesischen Freunde fragen, wann wir denn aufbrechen sollen. Was sage ich da? Zum Beispiel folgendes. 咱们什么时候出发? 咱们什么时候出发? 咱们 ist umgangssprachlich für wir. 咱们。 什么时候 ？When？ 什么时候？ 出发 ，aufbrechen。 出发。 咱们什么时候出发？ 咱们什么时候出发？Wann wollen wir aufbrechen? 咱们什么时候出发？ 星期六早上六点在大门口见面。 Oft sieht man ja auf einem Ausflug mehrere Sehenswürdigkeiten. Eine mögliche Frage dazu lautet, wie weit ist es bis zur nächsten Sehenswürdigkeit? 下一个景点还有多远？ 下一个景点还有多远？ 下一个 ，the next， 下一个 景点 ，Sehenswürdigkeit， 景点， 还有 ，noch haben， 还有 多远 ，wie weit， 多远， 下一个景点还有多远 ，wie weit ist es noch bis zur nächsten Sehenswürdigkeit？ 下一个景点还有多远？ 下一个景点还有多远？ 我也不太清楚，大概还有十公里。 Wir haben schließlich unser Ziel erreicht. Wie sage ich jetzt, die Aussicht hier ist wunderschön auf Chinesisch. Das heißt, 这儿的风景太美了。 这儿的风景太美了。 这儿 ，here， 这儿， 风景 ，Aussicht， 风景， 太美了 ，wunderschön， 太美了， 这儿的风景太美了， 这儿的风景太美了 ，die Aussicht hier ist wunderschön。 这儿的风景太美了， 太漂亮了。 Und nun die gesamten Dialoge der heutigen Lektion. 最近天气真好。 天气预报说明天晴天。 我们去旅行吧。 好啊。 周末有什么计划？ 我们想开车去长城玩玩。 咱们什么时候出发？ 星期六早上六点，在大门口见面。 下一个景点还有多远？ 我也不太清楚，大概还有十公里。 这儿的风景太美了， 太漂亮了。 So viel zur heutigen Lektion. Wie immer an dieser Stelle unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. Viele Chinesen verreisen nun zusammen mit Freunden oder der Familie, gerne mit dem eigenen Wagen. Diejenigen, die kein eigenes Auto besitzen, leihen sich auch oft ein Fahrzeug aus. Aus diesem Grund bieten viele Leihwagenfirmen vereinfachte Konditionen, sodass man zum Beispiel auch über das Internet ein Auto mieten kann. Man benötigt nur einen Personalausweis, einen Führerschein und eine Kaution und schon kann man ein Fahrzeug mieten. Einige Unternehmen bieten ihren Service direkt am Flughafen an. Auch diese Dienstleistung kann man im Voraus buchen. Gleich nach dem Landen können so Touristen zur jeweiligen Agentur gehen und in das bereitgestellte Auto einsteigen. Womit wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion sind. Wie immer aber noch eine Quizfrage. Wie sagt man, die Landschaft hier ist so wunderschön auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an ger@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Ich sage auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见! 再见!